sein heißt, den Herrn zu kennen, leben als Christ, wie wir uns nennen, Christus in Wort und Tat bekennen, glücklich sein nur im Herrn. Glücklich sein heißt, ganz neu geboren, Christus hat mich für sich erkoren, glücklich sein heißt, nicht mehr verloren. Leben droben ist mir mein Heim.